Also wenn wir jetzt das so machen wollen, wie wir gesagt haben, ein bisschen unstrukturiert, jetzt einfach so kolloquiumsartig, ich darf das auf den Tisch legen, was ich mir halt so ehrlich da versucht habe, noch gar nicht synthetisch auf dem Hintergrund, den ich versucht habe, als meine Lesart von Brückners Buch auch ein bisschen auszubreiten, dann würde ich am liebsten eben diesen kurzen, ganz unbekannten, diese kurzen Skizze, für viele wird das kalter Kaffee sein, aber ich finde diese, als ich das damals irgendwann fand, durch Zufall von diesem russischen Übersetzer, Alexander Kämpfer heißt der, Mutter russische Aristokratie mehr und Vater so ein hochrangiger deutscher Diplomat, und der hatte da in der Stalinzeit vielleicht ein bisschen mit so Kreisen wie dem Gustav Leonhard zu vergleichen, aber der blieb da in dieser Diplomatie, war kein Kommunist, aber auch einfach so bürgerliche Humanist. Brauche ich jetzt nicht näher zu kennzeichnen, ich fand nur die, den kann man ja nachgehen, wenn einem das interessiert, und eben nochmal überprüfen, was das für einer ist, und wie der so aus, das auch sehr gesättigt mit seinem eigenen historischen Erleben, auch in diesen Kreisen sozusagen unten wie oben, auch vergleichbar Brückners Herangehensweise, die einfachen Leute so, ja, und dann auch die hochrangigeren Kreise auch psychomental immer so abzugleichen, auch als Kind schon so ein gewisser Blick. Und das zeichnet diesen Alexander Kämpfer ganz gut aus, als Übersetzer aus dem Russischen ziemlich namhafter, ziemliche Sensibilität für Sprache und so weiter hat. Er schreibt, der Vergleich die beiden Terrorsysteme, Stalinismus und NS-Faschismus. Er sagt auch nicht, wie das Brückner immer wieder leider tut und wie das die Meinhof und wie das die ganzen deutschen Linien jeder Jahrzehnte taten, einfach der Faschismus. Diese Wischiwaschi-Formel, wo wir heute wirklich auch begrifflich weiter sind, dass man, dass wir brauchen jetzt auch nicht nochmal längst Bekanntes umständlich zu wiederholen, dass der NS, dass der Nationalsozialismus zumindest als NS-Faschismus deutscher Spezifität zu begreifen ist und als eine besondere Sache, vielleicht etwas, was mit dem Faschismus gar nicht mal vermengt werden sollte, denn italienisches Phänomen zunächst mal war ein internationales Phänomen. Die Besonderheit des NS, da sagt er also einfach NS-Faschisten, das kann man ja durchgehen lassen, das ist schon ein bisschen klarer als in diesem Kosmos, den Brückner da ausbreitet. Bei den NS-Faschisten war es umgekehrt als im Stalin-Terror. Die Landsleute mussten viel weniger leiden als andere Völker. Fast gar keinen Schaden nahm die NS-Partei an sich selbst. Am ungeschorensten blieben die braunen Funktionäre und sogenannten Hoheitsträger, deren rotes Pendant, das Stalin, mit einem Fuß im Grab stand. Kurz vor Kriegsende trat in Bezug auf das deutsche Volk eine Änderung ein. Volksführer Hitler war vom Volk enttäuscht und ließ es das fühlen. Er befahl der SS Deutschland, sofern es noch stand, bei Brüssel zu zerstören. Die gute Behandlung der Nazis durch die Nazis hielt unterdessen bis zuletzt an. Die gute Behandlung der Nazis durch die Nazis überdauerte deren angeblichen Untergang. Die NS-Faschisten faselten vom totalen Endsieg und bereiteten sich auf die neuen Verhältnisse nach Deutschlands baldiger totaler Niederlage vor. Sie planten ihre Selbsterhaltung genauso rational wie die Judenvernichtung. Sie entwarfen eine Strategie des Untertauchens und Überlebens im Lager der Westalliierten vorab der Amerikaner. Die NS-Faschisten arbeiteten für die Zeit danach, in Anführungsstrichen, Strategien des Sich-Andienens an die, wie sie es nannten, die Amis, aus. Sie unterwiesen ihre mittelhohe Garnitur rechtzeitig im Doppelrollenspiel, einschließlich der Verwendung von Decknamen, wobei die zwei Rollenparts, wie sich dann herausstellte, bisweilen gar nicht so weit auseinander lagen. Ich erinnere an auch sehr gut den Fall, wie hieß dieser Romanistenprofessor, auch beim Dietrich Schwan, sehr gut, Schwerte, ja, das war so ein typischer Fall, also das ist sehr, sehr instruktiv. Schwerte lief rum als ein alter Rassen, was weiß ich, Stratege aus dem Reichssicherheitshauptamt oder was, ich habe diese Apparatur nicht so im Kopf, lief als ein hochrangiger Rassenpolitiker der Nazis und auch akademischer schon rum in der BRD-Geschichte, machte den Liberal, so ähnlich wie Paul de Mort nach Spurenverwischung das in den USA dann gemacht hat, als liberaler Dekonstruktivist und so, so lief der Schwerte als ein liberaler, demokratischer, aufgeschlossener, auch mit der Studentenbewegung sogar sich einlassende Karriere und in der Bundesrepublik Deutschland. Und Schwanitz fragt wirklich, also einigermaßen fasslos, ernüchtert, wie konnten so viele Leute, die ihn aus der Zeit damals noch kannten, den sozusagen nicht erkennen. Das ist nur eine winzige Facette, das, was es für einen so ein Eisberg ist, dessen Spitzmann, du hast gerade eine Bemerkung auf der Zunge zu dem Punkt. Ja, genau.